besuchen Sie einen unserer Informationsabende am 28.02. oder am 1.03. jeweils um 19 Uhr in unserem Gebäude in der Kohlstraße 5. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Münchner Schulstiftung Ernst von Borries. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen belegt. Zur Anmeldung in unserer Ganztagsschule mit Mittagstisch ist keine Aufnahmeprüfung nötig. Bei uns ist Latein ab der 5. Klasse möglich. Besuchen Sie einen unserer Informationsabende am 28.02. oder am 1.03. jeweils um 19 Uhr in unserem Gebäude in der Kohlstraße 5. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Verbrauchertipps im Radio. Liebe Zuhörer, in unserer Sendung Fit durch Sport und Bewegung nun noch ein besonderer Hinweis. Unser Radexperte Dr. Armin Spechter gibt wertvolle Tipps zum Radfahren als ideales Ausdauertraining. In einem Filmbeitrag erklärt der Arzt und Rennradler, wie die Gelenke geschont werden, welche Kleidung geeignet ist und wie sie richtig anfangen. Das kostenlose Video finden Sie im Internet unter www.apothekenumschau.de. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Zuhörer, in unserer Sendung Fit durch Sport und Bewegung nun noch ein besonderer Hinweis. Unser Radexperte Dr. Armin Spechter gibt wertvolle Tipps zum Radfahren als ideales Ausdauertraining. In einem Filmbeitrag erklärt der Arzt und Rennradler, wie die Gelenke geschont werden, welche Kleidung geeignet ist und wie sie richtig anfangen. Das kostenlose Video finden Sie im Internet unter www.apothekenumschau.de. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Flugzeug. Verehrte Fluggäste, mein Name ist Peter Kraus. Ich bin heute der Pilot in diesem Flug nach Hamburg. Alle Gäste sind nun an Bord und wir fliegen pünktlich los. Unsere Flugzeit wird 55 Minuten betragen. Schalten Sie bitte alle elektronischen Geräte für Start und Landung aus. Sie können sie während des Fluges wieder in Betrieb nehmen. Dies gilt nicht für Mobiltelefone. Diese müssen während der gesamten Flugzeit ausgeschaltet bleiben. Wir empfehlen Ihnen, während des ganzen Fluges angeschnallt zu bleiben, falls unvorhergesehene Turbulenzen auftreten. Sollte es wichtige Informationen über Änderungen von Anschlussflügen geben, werde ich Sie 10 Minuten vor Landung informieren. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Flug. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Verehrte Fluggäste, mein Name ist Peter Kraus. Ich bin heute der Pilot in diesem Flug nach Hamburg. Alle Gäste sind nun an Bord und wir fliegen pünktlich los. Unsere Flugzeit wird 55 Minuten betragen. Schalten Sie bitte alle elektronischen Geräte für Start und Landung aus. Sie können sie während des Fluges wieder in Betrieb nehmen. Dies gilt nicht für Mobiltelefone. Diese müssen während der gesamten Flugzeit ausgeschaltet bleiben. Wir empfehlen Ihnen, während des ganzen Fluges angeschnallt zu bleiben, falls unvorhergesehene Turbulenzen auftreten. Sollte es wichtige Informationen über Änderungen von Anschlussflügen geben, werde ich Sie 10 Minuten vor Landung informieren. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Flug. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Nachmittag auf der S6 Semmering-Schnellstraße auf Fahrthöhe Glocknitz ereignet. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.